unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, Journalistin. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Theologin. Hallo. Hallo. Wir sind mitten im Geschehen, was die Gleichnisse und Exempelgeschichten, Beispielgeschichten angeht, die Jesus in die Welt gesetzt hat und die alle für sich ziemlich schräge sind und ziemlich zum Nachdenken und zum Ärgern anregen. Auch jetzt wieder haben wir eine schöne Geschichte. Und zwar die Geschichte vom reichen Mann und vom armen Mann. Aber eigentlich heißt sie hier bei mir in meiner Bibel das Beispiel vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Warum hat dieser Mann einen Namen? Heißt Lazarus und führt hier zur Verwirrung. Es ist nicht der auferstandene Lazarus, mit dem wir schon zu tun hatten, sondern ein anderer Lazarus. Warum hat der einen Namen? Erstens, sehr gute Frage. Zweitens gibt es dafür natürlich, wie immer bei unseren Themen, mehrere Antworten. Die wichtigste aber, finde ich, ist, dass Lazarus ist in allen Gleichnissen, wo von Menschen erzählt wird und von typisierten Menschen erzählt wird, der Einzige, der einen Namen hat. Aha, so wie Hans im Glück. Ja, also nein. Also so ein Beispielname. Nein, das ist es nicht, sondern... Sabine, das ist die Überlegung, dass die Armen alle normalerweise keinen Namen haben. Ach so. Die haben, die da vor der Tür liegen auf dieser Welt und dann sterben und dann verscharrt werden am Ende ihres Lebens. Die haben keinen Namen. Der Reiche ist ein typischer Reicher, aber der Lazarus ist auch ein typischer Armer. Ist ein typischer Armer, aber der hat jetzt einen Namen. Er ist der Einzige, der einen Namen hat. Und das ist die Theologie des Lukas. Die Armen müssen einen Namen bekommen. Ach so, ist der Grund. Das ist der Grund. Na gut, also warum dann ausgerechnet Lazarus? Hätte sich da nicht was anderes einfallen lassen können? Ja, das führt dann zu Verwirrungen, aber da sprechen wir später drüber. Ja, gut. Die Geschichte geht so und ist sehr, sehr beispielhaft und hat auch sehr viel mit unserer heutigen Zeit und unseren heutigen Tagen zu tun. Und es ist eine der bittersten Geschichten. Eine der bittersten Geschichten. Im Neuen Testament. Und eine, die unsere Hörerinnen und Hörer auch alle betrifft. Aber jetzt geht's mal los. Ja. Also, ein reicher Mann lebt fantastisch in Israel. Er kleidet sich in Purpur und feines Linnen und lebt Tag und Nacht herrlich und in Freuden. Mampft und hat Frauen und Spaß und sonst was. Und vor seiner Türe liegt ein Lumpenbündel, muss man sagen, ein armer Mann, der einen Namen hat, Lazarus, und dessen Leib voller Geschwüre ist. Und er hat wahnsinnigen Hunger und würde gerne von dem essen, was vom Tisch des Reichen herunterfällt. Aber das bekommt er nicht. Stattdessen kommen die Hunde, die das kriegen, und schlecken auch noch an seinen Geschwüren herum. Und der Arme, der lebt natürlich nicht lange, sondern stirbt sehr schnell und wird von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Und nach einer Weile stirbt auch der Reiche und wird auch begraben. Und in der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen leidet, blickt er jetzt hinauf und sieht von Weitem wie aus einem Schacht heraus den Abraham und auf seinem Schoß gemütlich gebettet der Lazarus, der bei ihm vor der Türe rumlag, Wochen und Monate. Und dann passiert Folgendes. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann. Und auch niemand von dort zu uns herüber. Eine große Kluft, das kann man wohl sagen. Aber damit lässt der Reiche es nicht sein Bewenden haben, sondern er schreit weiter: Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch 5 Brüder. Die soll er warnen, damit sie nicht auch an diesen schrecklichen Ort der Qual kommen. Aber der Abraham ist auch davon unbeeindruckt und sagt, sie haben doch Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Und der reiche Mann schreit, nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, dann kehren sie um. Aber der Abraham sagt, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn ein Toter, der auferstanden ist, vor ihnen steht. Damit ist die Geschichte zu Ende. Fangen wir nochmal beim Namen an. Es könnte sein, dass der Lukas, als er das aufgeschrieben hat, die Geschichte von dem auferstandenen Lazarus kannte. Wegen der Totenauferstehung? Ja, genau. Hat er ihm den Namen gegeben? Hat er ihm möglicherweise. Das ist eine weitere Erklärung. Und es gibt im Johannesevangelium, glaube ich, auch noch einen Freund von Jesus, der mit Lazarus, der ja. So Lazarus heißt. Ja. Das könnte man damit auch assoziieren. Aber mir erscheint gerade dieser Link von der Totenauferstehung, der kommt aus dem Grab. Ja. Und hier wird es aber verneint. Mhm. Der kommt natürlich nicht aus dem Grab. Und auch wenn er aus dem Grab käme, würde der Reiche und die reichen 5 Brüder des Reichen nicht noch eine extra Botschaft kriegen. Sich nicht überzeugen lassen, ja. Dass es vielleicht Sinn machte, sein ja. Reichtum zu teilen. Ja. Auch da sind wir mitten in der Theologie des Lukas, eine ja. Abrechnung über die Kluft, und zwar die Kluft, die zwischen den Reichen und den Armen während des irdischen Lebens besteht. Mhm. Und die wird dort umgekehrt. Mhm. Genauso wird die Geschichte auch erzählt. Erst wird die Geschichte aus der Perspektive des Lazarus vor der Tür erzählt, der da guckt und der sich noch nicht mal mehr gegen die aggressiven, streunenden Hunde wehren kann, weil er schon so schwach ist. Und der andere wird genau beschrieben, was er für einen Kleidercode trägt. Mhm. Also so wie heute auch, was weiß ich. Mhm. Prada. Prada. Der Teufel trägt Prada. Armani. Ja. Mein Anzug, kein Anzug unter 1000 Euro. Und schon die Kinder in der Schule sehen, was die anderen für Markenhemden anhaben. Und es zeigt schon, aus welcher Herkunft man kommt. Also der Kleidercode wird mit Purpur beschrieben. Mhm. Und Linnen. Ja, ist ein besonders teurer. Mhm. Ja. Und es ist alles aus der Perspektive des Armen, der sieht diesen Purpur, der sieht diesen Reichtum, liegt vor der Tür und kriegt nichts ab. So. Mhm. Und nicht dann, mal die Brocken, die vom Tische fallen. Ja. Ist ja auch ein Sprichwort. Genau. Ne? Die Brocken, die von, die des, von reichen des reichen Tische fallen. Tisch fallen. Ja. Ja. Und dann kommt der Schwenk, auch wirklich der Filmschwenk in der Geschichte. Und dann schwenkt die Geschichte zum Reichen, der jetzt im... Es ist eine merkwürdige Vorstellung im Hades. Eigentlich ist das eine Hades-Vorstellung. Ja, es ist eine Höllenvorstellung. Er brennt, ja. Ja, es heißt ja. aber Hades. Und der eine liegt am Kolpos. Das hat der Luther mit Abrahams Schoß ja. übersetzt. Heißt aber eigentlich Brust. Der liegt also wie an die so, Brust gebettet. Ja, liegt, auf, ja. Aber wenn man an die Brust gebettet ja, ist, sitzt man auf dem Schoß des anderen. Ja, das stimmt. Also es ist eine ganz zärtliche... Wie ein Kind. Wie ein Kind, ja. Mhm. Zärtliche Geste. Der Schwenk geht dann in die Hölle. Von dieser Geschichte sind dann eigentlich die Fegefeuer-Vorstellungen ja. ja. abgeleitet ja. worden. Das ist auch ganz neu, dass einer ja. da schmort. Ja. Und das also haben es wir wird noch ja immer besser ausgemalt. Also es ja. wird ja von Gleichnis zu Gleichnis, von Geschichte zu Geschichte wird das Himmelreich deutlicher. Ja. Wir kommen ja dann auch noch zum Weltgericht, also wo man dann die Leute trennt voneinander, die Bösen und die Guten und wo die Schafe links und die Böcke rechts und so weiter. Das ist ja dann diese ganze Trennungsfantasie, dass in Gut und Böse aufgeteilt wird und die Bösen müssen dann schwitzen und die Guten müssen Hosianna singen. Ja, na gut, das ist da die bayerische Vorstellung vom Münchner im Himmel, der auf der Wolke sitzt und wütend Hosianna singt und sich nach seinem Hofbräuhaus Bier ja. sehnt. Ja. Nein, gut, aber wir sind jetzt im Hades in der Hölle und da schaut dann der Reiche zu dem Abraham und dann kommt die nächste Unverschämtheit. Mhm. Er spricht ja nicht den Lazarus an, sondern er spricht den Abraham ja. an und sagt, schick doch den mal zu mir runter. Ja. Also das heißt, der kriegt schon wieder so einen Dienstboten-Charakter. Der sitzt noch in der Hölle, sagt er, schickt mir den, er soll mir Wasser bringen. Ja. Mhm. Und dann sagt der Abraham, nö, no way. Im wahrsten Sinn des Wortes, no way. Hier ist eine Kluft und diese Kluft, das heißt Charisma, das ist eine Kluft und diese Kluft die ist unüberwindlich. Mhm. Ja, und dann will der schon wieder was. Mhm. Der sitzt da in der Hölle und brät und fordert weiter. Mhm. Und hat seine Identität als Chef noch nicht aufgegeben. Mhm. Ja. Und dann sagt er, schick doch dann einen, der von den Toten kommt. Und der soll meinen Kumpels Gutes tun. Ja, soll meinen Kumpels sagen, dass sie vielleicht die gleichen Fehler nicht machen sollen. Mhm. Und dann kommt die Hammerantwort. Mhm. Die sagt, es steht alles im Alten Testament. Es steht alles in der Tora. Mhm. Und es steht alles in den Gesetzen, dass man für Gerechtigkeit sorgen soll, dass man den Zehnten abgeben soll, dass man mit den Armen teilen soll. Das steht alles schon im Ersten Testament. Wir haben es ja immer wieder auch aufgefunden. Und dann sind wir schon in der nachchristlichen Zeit. Mhm. Selbst wenn Christus auferstanden ist, selbst unter der Perspektive, dass wir den Auferstandenen glauben, gesehen zu haben. Mhm. Selbst unter dieser Perspektive ändert sich das nicht. Ja, stimmt ja auch. Hat sich auch nicht geändert. Ja, also das ist der ewige Kampf des Lukas und der ewige Kampf der Menschheit, ja, dass sich die Reichen vielleicht ändern könnten. Mhm. Jetzt pass auf, ich habe hier auch noch ein kleines Stück mitgebracht von unseren Anthropologen, die sich mit den Reichen im Neuen Testament befassen. Und die schreiben: Zu den Bösen gehört noch eine weitere Gesellschaftsgruppe, die Mismatch-Profiteure schlechthin, die Reichen. Die Erfindung des Privateigentums und der daraus resultierende Rückkopplungseffekt, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, stellen eine Hauptbedrohung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt dar. Außerdem sind die Eliten schuld an dem sozialen Elend, das gewaltige Probleme aufwirft. Sie paktieren oft mit den Römern und verdanken diesen sogar ihren Reichtum. Jesus bezieht mit großer Konsequenz Stellung gegen die Reichen. In der Bergpredigt gebietet er, man solle keine Schätze sammeln auf Erden, weil man nicht zwei Herren dienen könne, nicht Gott und zugleich dem Geld. Sein Diktum: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Das ist legendär. Auch das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus lässt an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig. Lazarus findet sich nach einem elenden Leben im Tod geborgen in Abrahams Schoß wieder. Der Reiche dagegen schmort in den Flammen der Hölle. Im Tempel geht Jesus gewaltsam gegen die Händler und Geldwechsler vor und wirft den priesterlichen Eliten vor, das Heiligtum in eine Räuberhöhle verwandelt zu haben. Dazu kommen wir dann noch. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Hier spricht die erste Natur. Er sagt, es ist auch wieder ein Gleichnis, das sich gegen die innerste, uns allen eigene Natur, jenseits von kulturellen Besonderheiten, uns eigenen, als Menschen eigene Natur, das ist die eher sogenannte innerste Natur, die erste Natur. Hier spricht die erste Natur, der Ausbeutung zuwider ist und die unter Umständen zum Letzten bereit ist. Jäger und Sammler schrecken in extremen Fällen nicht davor zurück, jene zu töten, deren Verhalten das Wohlergehen aller anderen bedroht. Hier zeigt sich aber auch die alte Erfahrung, dass auf Egalität setzen muss, wer in Konflikten mit anderen Gruppen bestehen will. Alle müssen gleichermaßen von der gemeinsamen Sache profitieren. Nur dann halten sie zusammen. Deshalb darf nicht geduldet werden, wenn sich einer auf Kosten der anderen bereichert. Wir erinnern uns an Achan, den Beutedieb, der im Buch Joshua gesteinigt wurde. Das haben wir auch hier durchgenommen in unserem schönen Podcast. Mhm. Diesen Beutedieb, der was versteckt hat und dann ermittelt wird und getötet wird. Ich war gestern Abend zusammengesessen mit Freunden und da war eine junge Frau dabei, die gerade aus Indien kommt und die auf einer großen Hochzeit war, ja, wo es 2000 Gäste gab. Ja. Die mussten eine eigene Fähre mieten, um zum Tempel zu kommen und so. Das dauerte 16 Tage, wurden die alle auch verköstigt. Mhm. Sie gehörten zur Wirtschaftskaste, also reiche Leute. Obwohl in Indien immer gesagt hat, es gibt keine Kasten mehr. Aber das ist natürlich Quatsch. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Und jeden Tag waren sie in einem anderen Tempel, also fromme Leute. Aber dieses Gleichnis mit keinem einzigen Augenblick Augenzwinkern auch nur im Ansatz verstehen würden. Ja. Also sie hat versucht, ein bisschen sozusagen westlich oder christliches oder so Gedankengut mit denen zu verhandeln. Also es ging zum Beispiel darüber, die haben in England studiert und da gab es in England zwei Plätze für Inder an einer Business School und einen dritten aus Indien, der entweder weiblich war oder aus einer besonders armen Kaste war, aber besonders intelligent. Mhm. Und da konnten die sich einen ganzen Abend darüber aufregen, dass es einen solchen Platz für einen solchen Menschen gab, weil sie hätten sich ja schließlich angestrengt und der würde das jetzt fast umsonst kriegen. Mhm. Und sie haben nicht verstanden, dass es Menschen gibt, die andere Startchancen haben oder gar keine, aber genauso schlau sind, ja, dass man sich bemühen muss, um sowas wie Egalität herzustellen, hat dieser sehr nette, sehr begabte junge Mann nicht in seinen Kopf bekommen, weil die Welt ist so, sagt er. Mhm. Die ist so, ich bin jetzt reich und die anderen sind arm und es gibt daran nichts zu rütteln. Eine große Kluft, die nicht zu überwinden ist. Ja. Und es gibt aber auch nichts daran zu rütteln. Mhm. Ich fürchte, dass in vielen kulturellen, in vielen Teilen der Welt die Armen das genauso sehen. Mhm. Jesus in seinem Gleichnis, der dreht einfach die Welt da auf den Kopf. Mhm. Und es ist revolutionär. Jetzt habe ich auch was. Ich habe hier auch einiges mitgebracht heute. Zum Beispiel einen Artikel aus der Neuen Züricher Zeitung. Ein Fest der Extravaganz vom 13. Juli diesen Jahres. Wenn der Sohn des reichsten Mannes Asiens heiratet, reist viel Prominenz nach Mumbai. Ah, auch wieder Indien. Ja, Indien. Oh, ja. Und das Interessante ist, dass eben die ganzen Christen, von denen du gerade gesprochen hast, da auch gerne dabei sind und da auch gerne mitfeiern und nichts sagen. Das sind die Bezahlchristen sind das. Die Ex-Christen. Ja. Mhm. Die zahlen nichts mehr vermutlich an Kirchensteuern, die da waren. Ja, also ich weiß nicht, ob Kim Kardashian war da. Prominente wie Kim Kardashian oder der britische Ex-Premier Boris Johnson reisen dieses Wochenende ins westindische Mumbai, um an der Hochzeit des Jahres teilzunehmen. Die Feier von Freitag bis Sonntag markiert den Höhepunkt einer monatelangen Veranstaltungsreihe. Ja, genau. Der luxuriösen Vermählung von Anand Ambani und Radhika Merchant. Das indische Brautpaar, 29 Jahre alt, stammt aus extrem wohlhabenden Familien. Merchant ist die Tochter eines Pharma-Milliardärs. Anand kommt aus der reichsten Familie Asiens. Bereits im vergangenen März waren Tech-Magnaten wie Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai und Ivanka Trump zu Feierlichkeiten im Rahmen der Hochzeit geladen worden. Nun wird es erneut ein Schaulaufen von Stars, Wirtschaftsgrößen und Politikern, das die Macht und den Reichtum der indischen Elite zur Schau stellt. Der immense Reichtum der Ambanis geht auf Vater Mukesh Ambani und den Mischkonzern Reliance Industries zurück. Ein Konglomerat an Interessen und Petrochemie, Raffinerie, Öl, Telekommunikation und Einzelhandel. Forbes schätzt das Vermögen des 67-Jährigen, der auf Platz 9 der reichsten Menschen weltweit steht, auf ungefähr 110 Milliarden Franken. Wir sind in der NZZ, also Neuen Züricher Zeitung, deswegen Franken. Mhm. Und wer Geld in Indien hat, kann das auch zeigen. Der Popsänger Justin Bieber trat bereits am Freitag vergangener Woche auf einer der Vorfeiern auf, für eine Gage von schätzungsweise 9 Millionen Franken. Weitere musikalische Highlights sollen nun der Rapper Drake und die Sängerinnen wie Lana Del Rey und Adele bieten. Die Gästeliste ist lang. Der indische Premier Narendra Modi wird mit führenden Politikern erwartet. Solch eine Hochzeit spiegelt jedoch auch die Disparität Indiens wider. Nur 2 Kilometer vom Hochzeitsgeschehen in BKC entfernt findet sich ein Slum, in dem 500.000 Menschen leben. In der Metropole Mumbai gehören diese harten Kontraste aber zur Realität. Ja, und es stört eben niemanden. Stört kein Schwein. Ja. Stört kein Schwein. Ich habe noch einen Artikel dabei, und zwar aus der Süddeutschen Zeitung. Von einem Herrn, der heißt Heribert Prantl und war lange Jahre stellvertretender Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung und Hauptkommentator, kann man sagen. Ja, ne? Ist er immer noch. Also ist er immer noch. Kommentiert immer ja, noch. Genau. Und das ist auch ein Kommentar, und zwar vom Juni 24. Da geht es unter der Überschrift Unverdient um eine Millionenerbin, die ihr Geld verschenkt. Ja, das von der haben wir schon gesprochen. Ja, die Marlene Engelhorn. Ja, wunderbar. Die unser Fan ist. Ja. Ja, das weiß ich. Die ist ein Fan der Pfarrerstöchter. Ja. In irgendeinem kleinen Video wurde sie gefragt, was ihr Lieblingspodcast ist. Und da hat sie uns genannt. Uns beide. Ja, und dann hat sie gleich ihr Geld abgegeben. Nein, das hat sie, glaube ich, vorher schon. Aber das ist doch süß. Also hört zu, was er über sie schreibt. Marlene Engelhorn, eine 31-jährige Wienerin, hat den größten Teil ihres Geldes verschenkt. Es war viel Geld, es war sehr viel Geld, es waren 25 Millionen Euro. Sie hatte das Geld von ihrer Großmutter Traudel geerbt, der Nachfahrin eines Mitbegründers der BASF. Also das sind Chemiewerke, ne? Die junge Frau hat die ererbten Millionen nicht einfach zum Fenster hinausgeworfen, sondern sorgfältig verteilt. Genauer gesagt, sie hat es von einem von ihr einberufenen Bürgerrat verteilen lassen. An 6 Wochenenden haben 50 Rätinnen und Räte aus allen österreichischen Bevölkerungsgruppen zwischen 16 und 85 Jahre in einem Salzburger Hotel darüber beraten. Soeben ist die Verteilung des Geldes bekannt geworden. Es fließt in unterschiedlichen Beiträgen an 77 Organisationen. Die Großerbin hat sich freiwillig entreichert, um auf diese Weise gegen die absolute und sich forterbende Vermögensungleichheit zu protestieren. Der Staat unternimmt gegen diese Ungleichheit nichts, in Österreich absolut nichts und in Deutschland fast nichts. Die Arbeit wird hier wie dort sehr stark, das Vermögen aber kaum besteuert. In Österreich gibt es seit 2008 überhaupt keine Erbschaft und Schenkungssteuer mehr. Es ist nur eine Grunderwerbsteuer fällig, wenn Grundstücke vererbt oder verschenkt werden. In Deutschland ist das Aufkommen der Erbschaftssteuer lächerlich niedrig. Da werden ein paar wenige Milliarden zusammengekratzt. Sie ist fast eine Bagatellsteuer und das bei einer jährlich zu vererbenden Summe von 400 Milliarden Euro. Zuletzt im Jahr 2022 lag sie bei 8,1 Milliarden Euro. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar 2007 und 2014 mehr Gerechtigkeit angemahnt. Diese Mahnung hat aber nicht wirklich geholfen. Dabei heißt einer der bekanntesten Sätze des Grundgesetzes: Eigentum verpflichtet. Es verpflichtet vor allem dazu, Steuern zu bezahlen und damit das Gemeinwesen und das Gemeinwohl zu finanzieren. Ererbtes Eigentum verpflichtet dazu erst recht, jedenfalls dann, wenn das Erbe bestimmte Freibeträge übersteigt, die dem Ehepartner und den Kindern richtigerweise zustehen. In der bayerischen Verfassung steht das besonders deutlich. Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern. Das heißt, die Erbschaftssteuer hat eine Gerechtigkeitsdimension. Sie soll verhindern, dass die Spaltung der Gesellschaft in Reiche und Arme immer weiter zunimmt. Es wäre also Kluft, unüberwindliche Kluft. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber es ist nicht so. Das Gegenteil ist der Fall. Die Privilegierung von Großvermögen beim Vererben verletzt das Gemeinwohl in besonders gemeiner Weise. Das Erbschaftssteuerrecht sorgt dafür, dass ein sehr kleiner Kreis von Menschen auf einem immer gewaltigeren Vermögen hockt. Der Adel ist zwar abgeschafft, der Geldadel aber lebt und gedeiht und wird auch noch gefördert. Engelhorn war mit ihrem ererbten Vermögen von mehr als 25 Millionen Euro ein kleiner Fisch im Meer der Superreichen. Die gemeinwohlorientierte Steuergerechtigkeit, die sie anmahnt, war früher ein Anliegen der Sozialdemokratie. Deren Stimme ist in Deutschland aber nicht mehr hörbar. In dieser Situation verschafft Marlene Engelhorn dem Thema die Aufmerksamkeit, die es braucht. Nicht die freie Entfaltung des Kapitals ist das Anliegen der bürgerlichen Freiheitsrechte, sondern die freie Entfaltung der Persönlichkeit jedes Einzelnen. Eine Umverteilung von oben nach unten zum Zwecke der sozialen Grundsicherung aller Bürgerinnen und Bürger und zur Herstellung annähernd gleicher Lebensbedingungen ist daher kein sozialistischer Restposten, kein Sozialklimbim und kein Gedöns, sondern ein demokratisches Gebot. Ist doch schön, ne? Ja, also erstens finde ich den Move, den diese Frau gemacht hat, schön. Wie du jetzt vorgelesen hast, ist mir halt auch eingefallen, dass in unserer Welt jetzt diese Kluft so groß ist, dass wir gerade mit diesen Tech-Firmen, die ja keine Gemeinwohlverpflichtung haben wie Google oder Amazon oder Facebook, die werden ja auch von der USA nicht zum Gemeinwohl verpflichtet, weder was ihre Nachrichten betrifft, was die Wahrheit ihrer Nachrichten, noch was ihr Vermögen betrifft. Und die verstehen sich selber als eigene Länder. Wir sind Erdteile. Und uns kann eigentlich keine politische Macht irgendwas vorschreiben. Ja. Ja? Wir machen, was wir wollen. Und wir werden reicher und reicher und reicher. Es gibt bisher keine Anzeichen, außer dass die EU immer wieder versucht, die zu zügeln. Und immer wieder versucht, bestimmte Einstellungen der Algorithmen zu verbieten und so weiter und so fort. Aber es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Und da sieht man, wenn der Reichtum nicht in irgendeiner Weise begrenzt wird, dann die produzieren ja Lügen auf der ganzen Welt. Mhm. Die produzieren, die zerstören die Demokratien. Mhm. Vielleicht gar nicht mit Absicht, aber... Ja, aber wenn sie sich von Regierungen nicht reinreden lassen wollen, vielleicht dann doch mit Absicht, ne? Ja, oder der Musk, der Twitter gekauft hat, um diese Welt jetzt ja meinungsmäßig zu regieren. Mhm. Und das strebt da an. Ich bin ja auf Twitter, das ist ja ein unvorstellbarer Müll. Nee, oder war das schon immer Müll, aber jetzt wird es immer schlimmer. Mhm. Ja. Also, und da sieht man, wohin der Reichtum kommt, wenn er nicht vom politischen Willen irgendwie begrenzt wird. Und wenn die Leute nicht eine Selbstbegrenzung in ihrem Kopf haben, die Reichen. Mhm. Dass sie sagen, das ist obszön. Aber du siehst, dass das der Reichtum über die Religion weit hinausgeht. Also du siehst ja, dass kein Unterschied ist zwischen Amerika und Indien und sonst wem. Also natürlich. Und Oligarchen in Russland und Ukraine. Das sind ja alles zum Teil Christen, zum Teil sind es eben nicht Christen, aber es ist denen völlig wurscht. Der Reichtum verbindet sie mehr als irgendwas anderes. Als die Religion. Aber die christliche Religion legt den Finger auf diese Wunde im Unterschied zu anderen Religionen. Mhm. Gut, du hast bei den Muslimen schon auch eine klare Abgabepflicht und auch eine Sozialverpflichtung. Aber das, was in den westlich-christlichen Ländern entwickelt worden ist, an Sozialstaat oder so, und die Gerechtigkeitsvorstellung, die stecken natürlich in Nutze in diesen Texten. Für mich ist es wirklich der bitterste Text, weil der auch, wir haben ja häufig immer schon drüber gesprochen, dass es so eine textimmanente Heilungsintention gibt bei den Heilungswundern, wo immer das Ziel besteht, auch der Geschichte. Mhm. Es wird gut, du kannst heil werden. Auch wenn es nur im übertragenen Sinne ist oder so. Hier steckt keine Heilungsdimension mehr drin. Im Gegenteil. Das ist das absolute Ende. Hier steckt das Weltgericht drin. Und das Weltgericht ist natürlich eine Vorstellung von Gerechtigkeit, die, es ist natürlich auch eine Entlastungsvorstellung. Nicht, dass irgendwo, wenn wir hier keine Gerechtigkeit schaffen können, irgendwo wird es wohl eine geben und irgendwo wird wohl jeder das kriegen, was er verdient. Aber auch die Vorstellung, muss ich sagen, dass da einer brennt, ja, und diese Angstmache ist auch scheußlich. Also die Vorstellung, dass da, also er kann so fies gewesen sein, wie er will, aber dass ich mich da oben wohlfühle, wenn unten die Leute brennen, das ist auch keine schöne. Soll das jetzt der Himmel sein? Ja. Das ist natürlich eine Vorstellung, die von den Armen diktiert ist. Ja. Ich halte deswegen auch die Vorstellung vom jüngsten Gericht nicht für eine Angstvorstellung, sondern für eine Hoffnungsvorstellung, weil sie eine Hoffnung ist für die Leute, die in diesem Leben keine Chance haben oder denen das Leben geklaut wurden oder die um ihr Leben betrogen wurden. Und die gibt es ja zuhauf. Ja. Und für diese Menschen ist diese Geschichte erzählt. Aber das Ziel der Erzählung ist ja nicht, vertröste dich auf Jenseits, sondern achte in diesem Leben, dass du deine Verhältnisse so in Ordnung bringst, dass die Kluft dich nicht noch einholt. Dass du die Kluft irdisch, bitte, da kannst du sie überwinden. Noch überwinden? Du kannst sie irdisch überwinden, aber dann kannst du sie nicht mehr überwinden. Ich habe noch eine Geschichte, die hier dazugehört. Und zwar haben wir die schon mal irgendwo erzählt. Und zwar bei Elia, glaube ich, haben wir die schon mal erzählt. Mhm. Aber ich erzähle sie jetzt nochmal. Nämlich von dem jungen Mann, der ein großer Fan von Jesus ist, aus dem Matthäusevangelium. Und der fragt, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Und Jesus antwortet ihm, was fragst du mich nach dem Guten? Nur einer ist der Gute. Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die Gebote. Darauf ist schon wieder unwirsch, gell? Ja, wird wieder pumpig, ne? So blöd, ja. Ist ja unhöflich. Er hat ja nicht viel Zeit, haben wir ja gehört. Darauf fragt er der junge Mann, welche Gebote? Und Jesus antwortet, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, ehre Vater und Mutter. Du sollst deinen Nächsten lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann erwidert dann aber, die Gebote habe ich doch alle befolgt, was fehlt mir jetzt noch? Jesus sagt dann zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkauf all deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als er das hört, sinkt ihm der Mut und er geht traurig weg, denn er ist sehr reich. Und da sagt Jesus zu den Jüngern, Amen, das sage ich euch, ein Reicher wird wohl kaum in den Himmel kommen. Nochmals sage ich euch, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Und als die Jünger das hörten, erschraken sie sehr und fragten, wer kann dann noch gerettet werden? Um das Bild von dem Nadelöhr nochmal zu erklären, wir hatten es, glaube ich, schon mal, das war eine ganz schmale Tür in der Mauer von Jerusalem. Ja, wo nur ein Mensch durchgepasst hat. Das hieß Nadelöhr. Mhm. Genau, da hat nur ein Mensch durchgepasst. Also es geht nicht um die Nadel und ihr Öhr. Es geht nicht um die Stopfnadel und das kleine Öhr da. Aber im Grunde genommen, das Bild ist trotzdem das gleiche. Ja, also es ist unmöglich. Es ist eigentlich unmöglich, dass ein Kamel durch einen Raum geht, wo eigentlich nur ein kleiner Mensch durch kann. Diese Texte sind die Wurzel von dem Bettelmönchtum. Mhm. Und den ganzen Leuten, die sich als Asketen in die Wüste begeben haben und auf allen Reichtum und von Spenden gelebt haben. Von Spenden gelebt haben oder von fast gar nichts gelebt haben. Also ich war in Syrien an einem Ort, wo der ein Simon, der hat sich auf eine Säule gesetzt und er lebte dann auf der Säule. Ja. Und die Leute freuten sich über das, was da runterkam. Ja, also ist er nicht runtergekommen, wenn er aufs Klo musste? Nein, der ist nicht runtergekommen, genau. Und die Leute haben aber den für einen heiligen Mann gehalten. Und da haben ist das aufgesammelt. Alles, ist alles heilig. Oha. Ja. Diese Texte sind Ursprung des Bettelmönchtums. Aber auch Lukas ist nicht derjenige, der sagt, eine christliche Existenz ist eine armselige. Mhm. Da gibt es ganz andere Gleichnisse, die zum Beispiel von diesem listigen Schuldner, also wo ein Chef entlässt seinen Verwalter und sagt, ich schmeiß dich raus, ich bin unzufrieden mit dir. Und der Verwalter denkt, oh, was passiert denn, wenn ich jetzt keinen Job mehr habe? Und geht dann zu den Schuldnern seines Herrn, kurz bevor er selbst entlassen wird, und er lässt denen die Schulden. Die freuen sich alle und er sagt, ich habe Freunde in der Zukunft. Und der Chef erfährt es und dann denkt man, es kommt ein Donnerwetter. Und dann sagt der Chef, du, ich behalte dich. Das ist ja großartig gewesen, was du da gemacht hast. Ja. Das ist auch wieder eine absurde Geschichte. Eine absurde Geschichte. Jeder würde doch sagen, was steht dir das zu? Du bist eigentlich ein fauler und fetter Knecht. Genau. Und jetzt bringst du mich auch noch um meine Einnahmen. Genau. Aber mache dir Freunde, heißt es dann, mit dem ungerechten Mammon. Heißt es dann am Schluss von diesem Gleichnis. Also das heißt... Also der Chef hat das Geld zu Unrecht eingenommen. Offensichtlich. Und der Nichtsnutz, er lässt es dann. Ja, genau. Das ist ja irre. Also das ist zum Beispiel auch ein Gleichnis, an dem man sich ziemlich rumkauen kann. Ja. Aber auch der Lukas ist nicht der Meinung, dass Reichtum an sich böse ist. Mhm. Sondern es geht ja immer nur darum, dass der Reichtum dich so in Beschlag nimmt. Dass du nichts mehr anderes siehst. Dass du nichts mehr anderes siehst. Und dass du den Blick vor die Tür, dass du den vergisst. Es gibt ein berühmtes Zitat vom Albert Schweitzer, als der sein Krankenhaus da aufgebaut hat in Afrika, wo er dieses Gleichnis da vom reichen Mann und vom armen Lazarus genommen hat, um die Kontinente zu beschreiben. Ja. Wo er zum ersten Mal gesagt hat, der arme Mann liegt vor uns, wir sind der europäische Kontinent und vor uns liegt der afrikanische. Ja. Und wir müssen sehen, dass diese Kluft zu uns das Mittelmeer. Das Mittelmeer ist aber doch überwindbar, im Gegensatz zur Kluft in unserer Bibel. Ja, für viele Menschen eben dann nicht. Ja, wenn man an die Ertrunkenen im Mittelmeer, die versuchen, rüberzukommen. Also es geht nicht darum, dass es Menschen schlecht gehen soll und alle sollen in Sack und Asche gehen und sollen mit schlechten Zähnen rumlaufen und in Brotkrumen essen, sondern es geht darum, dass der, der etwas hat, soll dafür sorgen, dass es den anderen um ihn herum auch gut geht. Oder das verantwortungsvolles Umgang, ne? Ja, und die Sozialverpflichtung des Eigentums. Mhm. Also ich habe mal ein Interview gemacht. In meiner Rolle als Gerichtsreporterin war ich in einem Strafprozess. Man kann sich die ganze Geschichte auch im Podcast Verbrechen anhören. Da geht es um den Betrüger Jürgen Harksen. Ich weiß nicht mehr, wie der Titel heißt, aber es ist ein Betrüger, der die konservativsten und reichsten Hamburger ausgenommen hat. Also irgendwelche Edelsteinhändler und Immobilienbesitzer und sonst was. Die hat er also auf groteske Weise um ihr Geld gebracht. Das kann man sich da anhören. Beim Podcast Verbrechen ist eines der ersten Podcasts, unter den ersten 20 müsste das sein. Ein besonders lustiger Mensch. Und, ja, besonders irre Type. Ja? Und das ganz Tolle war, er ist also vollkommen manipulativ. Ja. Es war das erste und einzige Mal, dass ich erlebt habe, dass ich mit einem Untersuchungshäftling ein Interview führen durfte. Also der war während des Prozesses, durfte ich ihn im Untersuchungsgefängnis besuchen. Er wollte bewundert werden. das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass das Gericht das genehmigt hat. Ich kann ja nicht einfach in den in Gefängnis reinmarschieren und mit dem Menschen da reden. Das war das einzige Mal. Ich brauche ja eine Erlaubnis dazu. Und normalerweise ist es nicht erlaubt, dass Untersuchungshäftlinge Interviews geben. Ihm schon, obwohl er eingeknastet war. Und was ich dort erlebt habe, das lese ich dir jetzt mal vor. Ja. Wer Jürgen Haagsen heute sprechen will, also es geht um 70 Millionen, unendliche Mengen hat er da eingenommen. Wer Jürgen Haagsen heute sprechen will, muss ins Untersuchungsgefängnis wandern. Dort empfängt der Häftling in der Besucherzelle und verzieht sein rundes Schalksgesicht zu einem Lächeln. Es gehe ihm gut ohne Geld, bekundet er. Geld bedeute ihm null. Warum dann das ganze Abenteuer? Es ging allein um den Erfolg, erwidert Haagsen. Ich wollte diese stockkonservativen Hanseaten dazu kriegen, bei mir anzulegen. Haagsen selbst kommt aus schlimmen Verhältnissen. Sein Vater trank, seine Mutter war psychisch krank, er selbst war ein Sonderschüler und kann wegen einer schweren Legasthenie kaum lesen und schreiben. Verstehen Sie überhaupt was von Wirtschaft, Herr Haagsen? Haagsen feixt. Ein bisschen was. Es ist ein Spiel. Wir spielen Monopoly für Erwachsene. Er grinst zum Vollzugsbeamten hinüber. Der war natürlich dabei, wir waren nicht allein. Ja. Es war ein Vollzugsbeamter Darf dabei. Darf ich kurz dir noch was sagen? Also das Gleichnis, das ich vorhin erzählt habe von dem, der die Schulden erlassen hat. Ja. Das heißt, das Gleichnis vom Schalksknecht. Gell? Ja, genau. Ja. So, das passt hier auch rein. Ja, das hätte da ein Haagsen sein können. Ja. Er grinst zum Vollzugsbeamten hinüber. Gehe direkt ins Gefängnis, gehe nicht über los, ziehe nicht 4.000 Mark ein. Spielen, das tun Heiratsschwindler auch. Ich bin kein Heiratsschwindler, sagt Haagsen verschnupft. Ich spiele nicht mit der Liebe und den Herzen von Menschen, ich spiele mit den Millionen. Und die Freundschaft mit den Anlegern? Was sind das für Freundschaften, fragt Haagsen zurück. Für jede Million, die Sie mir geben, wollen Sie 13 Millionen wiederhaben. Was trieb Sie an, Herr Haagsen? Ein uneingeständnis Bedürfnis nach Rache? Vielleicht, sagt Haagsen. Diese geizigen Multimillionäre sehen auf alle anderen herab, die weniger haben als Sie. Sie sind in Ihren Augen bloß Gesocks. Sie sollten mal hören, wie Reiche untereinander über Ärmere reden. Warum warfen diese Leute ihnen ihr Geld nach? Weil sie selbst in permanenter Angst vor der Verarmung leben und deshalb immer mehr wollen, sagt Haagsen. Der Reiche steht morgens auf und hat Angst, dass er sein tolles Haus, sein Mercedes, seine Flugzeuge, auf die er so schrecklich stolz ist und die er so lieb hat, verlieren könnte. Die Vorstellung abzurutschen ist ihm unerträglich und nur vor einem graut ihm noch mehr, nämlich dass sein Nachbar, der genauso reich ist, merken könnte, dass er sich irgendwas nicht mehr leisten kann. Und Sie selbst? Wovon wollen Sie leben, wenn Sie hier wieder rauskommen? Ich schreibe ein Buch. Titel Darf's noch etwas mehr sein, Herr Haagsen. Haagsen lacht und jetzt muss auch der Vollzugsbeamte lachen. Das war eine kleine Szene. Ja. Aus dieser Reportage, die ich über Haagsen geschrieben habe, als den Eulenspiegel von Norddeutschland. Der Haagsen, dieser Schalksknecht, der beschreibt genau die jesuanische Warnung oder das, was der Lukas dann rausgearbeitet hat. Diese völlige Warnung, Fixierung. Ne? Ja, diese völlige Fixierung. Wo du dein Herz hast, da hast du auch deinen Schatz. Genau. Woran hängst du dein Herz? Das ist die Frage, die der Jesus stellt, auch diesem reichen Jüngling. Mhm. Da geht es erstmal nicht um Kommunismus oder Sozialismus. Mhm. Es geht nicht um neue Staatenentwürfe, sondern es geht um das Innere des Menschen, das frei sein soll für den anderen. Die Wahrnehmung des anderen überhaupt schulen. Mhm. Du hast ja diese indische Hochzeit und ich habe auch eine indische Hochzeit geschrieben. Mhm. Das war Zufall. Mhm. Wir haben es nicht vorbereitet. Mhm. Aber dass die eine indische Hochzeit und die Wahrnehmung dessen, wie es dem Nachbarn geht, 2 Kilometer weiter. Mhm. Und das schult das Neue Testament. Das ist kein Bashing der Reichen. Mhm. Eigentlich nicht. Also bei dieser Geschichte, die du jetzt vorgelesen hast vom reichen Jüngling und dem Jesus, da heißt es ja, der Jesus gewann den lieb. Mhm. Es ist auch ganz selten, dass der Jesus jemanden lieb gewinnt. Mhm. Und trotzdem geht er und dreht sich um und schickt ihn weg letztlich mit seiner Forderung. Ja, es ist eine immer offene Frage auf dieser Welt, diese Kluft. Und die wird vom Neuen Testament, wenn man es denn liest, offen gehalten. Gut, mir fällt jetzt auch nichts mehr dazu ein. Ich finde. Also gibst du jetzt nächste Woche alles weg, was du verdient hast? Na gut, also wir beide zahlen gut Steuer. Ja, allerdings. Und ich ernähre. Aber das ist wahr. Also da halte ich auch meine Kinder und meine Patenkinder dazu an, dass hier irgendwelche Trickse und so. Kein Steuerbetrug. Kein Betrug. Es gibt ja Leute, die versuchen überall noch was rauszuholen und so. Kein Steuerbetrug. Und da kriegen die von mir auch immer eins hinter die Ohren, wenn die irgendwelche solche Gedanken hegen. Ja, das ist das eine. Und dann, du hast ja deine Patenkinder, die du ernährst. Ich habe auch ein paar Kinder, wo ich Schulgeld dafür bezahle oder was auch immer. Also jeder hat, denke ich, so seine Projekte und überlegt sich natürlich auch, wem hinterlasse ich was, wenn ich denn gehe. Ich finde, da muss man sehr transparent, offen und nüchtern darüber reden und kein Geheimnis draus machen, sondern die anderen sollen auch wissen, was man hat. Und das dann ordentlich verteilen. Also es geht um einen nüchternen Umgang damit und nicht um einen leidenschaftlichen, passionierten. Jo, Sabine. Machen wir diesmal jetzt einen Sack zu. Ja. Und den Geldsack machen wir zu. Ja. Und wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Zum nächsten Gleichen. So ist es. Tschüss. Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.